Weit und breit, nix im Umkreis, keiner außer uns zwei. Puls steigt, wieder mal gefangen. Wow, wow, wow, wow. Das alles nur ein Spiel oder irgendeine Falle? Charismatisch, bestialisch, es gepaart an normale meine Dunja. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Willst du wirklich diesen Krieg, aber weißt du auch wie lange? Gehst du für die Liebe deines Lebens bis zum Ende mit der Knarre? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Immer öfter, immer wieder, jede Nacht bin ich auf Leila. Shem, Shem und Shivas, Antonio Banderas, Kafalela. Wow, wow, wow, wow, wow. Sie flüstert in mein Ohr, Baby, bitte lass uns von hier weg. Ich sage ihr nur niemals, hier ist alles so perfekt. Sie flüstert in mein Ohr, Baby, bitte lass uns von hier weg. Ich sage ihr nur niemals, hier ist alles so perfekt. Heute Nacht lau ich hier all die Sterne vom Himmel, Sterne vom Himmel, Sterne vom Himmel. Nur damit du weißt, wie hoch dein Wert ist, mein Engel. Wie hoch dein Wert ist, mein Engel. Heute Nacht beende ich für uns all diese Kriege, all diese Kriege. Aber wer auf Gottes Erden hat gewagt, sich zwischen uns zu stellen, ist ne Gefahr. Baby, all die Emotionen verloren, meine Empathie ist erfroren. Baby, falls ich tot bin an dem Tag, denk an mich und leg eine Rose an mein Grab. Sie flüstert in mein Ohr, Baby, bitte lass uns von hier weg. Ich sag ihr nur niemals, hier ist alles so perfekt. Sie flüstert in mein Ohr, Baby, bitte lass uns von hier weg. Ich sage ihr nur niemals, hier ist alles so perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt, perfekt. Es kommt, wie es kommen soll. Das Schicksal entscheidet. Ist der eine glücklich, dann muss der andere leiden. Sie flüstert in mein Ohr, Baby, bitte lass uns von hier weg. Ich sage ihr nur niemals, hier ist alles so perfekt. Sie flüstert in mein Ohr, Baby, bitte lass uns von hier weg. Ich sage ihr nur niemals, hier ist alles so perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt, perfekt.